Surat al-Nahl, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Der Befehl Allahs ist so gut wie eingetroffen, so wünscht nicht, ihn zu beschleunigen. Der Befehl Allahs ist hier die Strafe, manche sagen auch die Strafe, die sie treffen sollte, manche sagen auch die militärische Niederlage, die die Mekkaner erwartete. Und in Tafsir heißt es, dass dies auch der Tag der Auferstehung ist, über den sie sich ja lustig zu machen pflegten und sagten, du warnst uns immer vor dem Tag der Auferstehung, es passiert ja nichts, bring ihn doch herbei. Ja, deswegen heißt es, versucht ihn nicht zu beschleunigen, er kommt schon, preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, der Geist ist der Engel Jibril, a.s., auf wen von seinen Dienern er will, warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir. Darum fürchtet mich allein. Also der ganze Aufwand, die Engel kommen, Jibril a.s. kommen, der Befehl Allahs findet statt. Warum das alles? Warum? Was ist die Hauptbotschaft, die wichtigste, der Zentralpunkt dieser ganzen Botschaft? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir. Darum fürchtet mich allein. Und jetzt werden einige, diese Sura wird auch Surat al-Ni'm, die Sura der Gnaden und Gaben, genannt, weil in dieser Sura sehr, sehr viele Aspekte der Gunst Allahs erwähnt werden, die uns dazu aufrufen, dazu motivieren, dankbare, gehorsame, ergebene Diener Allahs zu sein. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er hat den Menschen aus einem Samentropfen erschaffen. Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Also hier wird die Wahrheit über den Menschen dargelegt. Das schaut mal, woher oder woraus ihr erschaffen seid. Ja, also etwas Verächtliches, etwas sehr Niederes. Und doch ist der Mensch ein deutlicher Widersacher und rebelliert gegen den Willen Allahs. Und auch das Vieh hat er erschaffen. An ihm habt ihr Wärme und allerlei andere Nutzen und davon esst ihr. Also die Wärme, die Nahrung, die davon kommt, durch Milch und auch durch Fleisch, durch Eier, das kommt alles von den Tieren. Das Vieh und viele andere Nutzen, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen und die Forschung es vielleicht auch noch preisgeben wird, welche andere Nutzen noch alle vorhanden sind, die wir überhaupt gar nicht bemessen können. Und ihr habt an ihnen Schönes, wenn ihr sie abends eintreibt und wenn ihr sie morgens austreibt. Ja, die Herden, die Viehherden, wenn sie in den grünen Wiesen und den Weiden sich verbreiten und abends wieder, wenn der Sonnenuntergang ist, eingetrieben werden. Ja, das müssen wir ja leider mittlerweile, die meisten von uns, im Fernsehen sich anschauen. Ja, und selbst im Fernsehen ist es eine unglaubliche Frieden und eine unglaubliche Schönheit, die diese Bilder für das menschliche Auge einfach darstellen. Und sie tragen eure Lasten in ein Land, das ihr sonst nur mit größter Mühe hättet erreichen können. Euer Herr ist wahrlich gnädig und barmherzig. Also schaut auf das Vieh, wir haben es für euch erschaffen, ihr habt nur Nutzen von ihnen und auch noch Schönheit, also das, was eigentlich jetzt keinen direkten Nutzen hat, einfach nur schön anzusehen ist. Und sie tragen eure Lasten, sie sind gehorsam, Allah hat sie so erschaffen, dass sie die Last nicht abwerfen, sondern bereitwillig tragen und sich abmühen. Also schaut auf das Vieh, wie es euch gehorcht und ihr wollt ihr nicht Allah gehorchen? Und erschaffen hat er die Pferde, die Maultiere und die Esel, damit ihr auf ihnen reitet und auch als Schmuck. Und er erschafft, was ihr nicht wisst. Ja, die Pferde sind nicht nur Reittiere, sondern auch ein Statussymbol. Sie sind ein Schmuck. Hier ist vielleicht das schönste Tier, das es überhaupt gibt. Und das teuerste Tier, was es vielleicht gibt, sind die Pferde. Und er erschafft, was ihr nicht wisst. Wie gnädig ist unser Herr. Er erschafft sogar Dinge, über die er uns gar nicht berichtet hat, die vielleicht auch noch erschaffen werden in Zukunft. Ja, wenn wir für jemanden so Kleinigkeit tun, dann machen wir Vorhaltungen über Vorhaltungen. Und Allah erschafft und gibt uns und lässt auf uns Gnaden nur so regnen. Und er will davon für uns nicht zurück, außer dass wir dankbare Diener sind und das auch wiederum uns nur nützt. Allah obliegt es, euch auf den richtigen Weg zu halten. Also nicht nur zu halten, das heißt auch den richtigen Weg zu weisen. Ja? Es gibt ja auch manche, die abweichen. Wenn er gewollt hätte, hätte er euch fürwahr allesamt recht geleitet. Er ist es, der vom Himmel Wasser herabkommen lässt. Davon habt ihr zu trinken und davon wachsen Bäume, unter denen ihr euer Vieh frei weiden lasst. Er lässt euch damit Getreide wachsen und Ölbäume, Palmen, Rebstöcke und von allen Früchten. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Ja, dasselbe Wasser und guckt mal, was für eine Artenvielfalt es gibt. Alles Dinge, die für den Menschen geschaffen sind. Und er hat euch die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, und auch die Sterne sind durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und dienstbar gemacht ist auch, was er euch auf der Erde in unterschiedlichen Farben hat wachsen lassen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die bedenken. Ja, auch die Tatsache, dass alles Farben hat für das menschliche Auge. Ja, dass wir Farben wahrnehmen und die unglaublich schön sind für uns. Jetzt überlegt nur, wenn das Grün der Wälder eine andere Farbe hätte und das Blau des Himmels und somit auch das Blau des Meeres mehrheitlich. Manchmal ist das Meer auch grün oder auch grau, je nachdem, wo diese Gewässer zu finden sind. Ja, und all diesem ist so eine Vollkommenheit. Und auch die Farbkompositionen, die wir manchmal wahrnehmen können, die nur einfach unserem Genuss dienen, damit wir Allah noch motivierter und noch dankbarer dienen können. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Und er ist es, der euch das Meer dienstbar gemacht hat, damit ihr frisches Fleisch daraus esst und Schmuck aus ihm hervorholt, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe es durchflügen, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Ja, damit ihr besser reisen könnt und von einem Land ins andere und importieren und exportieren könnt und damit der Handel floriert, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet. Ja, ihr sollt die Dinge nutzen, ihr sollt sie genießen. Ja, eine Nadel versinkt im Wasser, aber ein Schiff durchflügt das Wasser und bleibt oben an der Oberfläche bestehen. Ja, wer hat das alles für uns gemacht? Derjenige, der auch möchte, dass wir all das genießen und nutzen und nur, dass wir beim Nutzen Dankbarkeit erweisen und nicht übermütig und rebellisch werden. Das ist das Einzige, was Allah uns geboten hat. Ja, wenn Allah die Sterne am Himmel, die Sonne nicht halten würde, würden sie auf unseren Köpfen regnen. Ja, wie viele Sterne fallen, aber die Atmosphäre um die Erde herum beschützt uns und viele fallende Sterne verbrennen, bevor sie uns sogar treffen können. Ja, er kontrolliert, er erfüllt den Sinn. Die Sterne sind nicht nur sinnvoll und sie weisen nicht nur den Weg, sie sind auch schön anzusehen. Und Allah bewahrt uns vor deren potenziellen Übeln und trotzdem wollen wir nicht dankbar sein. Ja, dieses vollkommene Zusammenspiel von der gesamten Schöpfung, das Allah für uns gemacht hat. Und wie oft hat Allah jetzt das Wort dienstbar gemacht erwähnt? Alles ist uns dienstbar, aber wir wollen nicht Allah dienen. Ja, und wenn wir es benutzen, dann sollen wir auch, wie gesagt, dankbar sein und nicht als eine eigene Leistung erachten. Ja, das werden wir in Surat al-Qasas noch sehen, wie übel diese Eigenschaft ist, dass man sich selber lobt und sich selber diese Leistung zuspricht. Und das ist eine Art von Undank gegenüber Allah. Und er hat auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke, und Flüsse und Wege geschaffen, auf das ihr rechtgeleitet werden möget, und als Wegzeichen. Und mit der Hilfe der Sterne werden sie geleitet. Also er hat nicht nur eine riesige Erde für uns geschaffen, er hat im Himmel und auf Erden Wegweiser und Wege und Pfade für uns geschaffen, damit wir auch auf dieser Erde umherstreifen können. Hier, wenn man jetzt die Straßen, die wir selber angelegt haben, die kennen wir alle, Autobahnstraßen etc. Aber wenn das, besonders wenn man im Flugzeug sitzt, kann man das gut beobachten. Die, besonders zwischen den Bergen, diese Pässe, diese natürlichen Wege, die dort einfach da sind, die der Mensch nicht geschaffen hat, die er vielleicht ein bisschen breiter getreten hat und ein bisschen klarer gemacht hat hier und da. Aber viele Wege sind einfach natürlich von Allah schon gelegt, damit wir auf dieser Welt, damit wir diese Welt bewohnbar machen können, damit wir diese Welt bewohnen können, sie nutzen können, sie genießen können, aber Allah darüber nicht vergessen dürfen. Ja, und weil nachts diese Wege ja nicht so viel nutzen oder auf der See ja keine Wege vorhanden sind, was hat Allah gemacht? Er hat die Sterne im Himmel zu Wegweisern gemacht, zu Navigationspunkten gemacht. Man findet den Weg, wenn man sich an den Sternen orientiert. Und das sind unglaublich große Gnaden von Allah. Und trotzdem, wenn wir nicht dankbar sind, dann schaden wir keinem außer uns selbst. Ist denn derjenige, der erschafft, wie derjenige, der nicht erschafft? Bedenkt ihr denn nicht? Und wenn ihr die Gunsterweise Allahs aufzählen wolltet, könntet ihr sie nicht erfassen? Allah ist wahrlich allvergebend und barmherzig. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Und wenn ihr die Gnaden, die Gunsterweise Allahs aufzählen wollt, ihr könnt sie nicht erfassen. Wir können sie nicht aufzählen. Wir können die Gnaden Allahs nicht aufzählen. Und Allah weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und diejenigen, die sie anstatt Allahs anrufen, erschaffen nichts, während sie selbst erschaffen werden. Ja, wenn wir über jemanden, oder jemand über uns, wenn jemand über uns alles erfährt, was wir auch geheim zu halten versuchen, wird er dann noch mit uns barmherzig sein? Ja, wenn wir alles wüssten über andere Menschen, ja, und ich meine, man hat so viele Dinge im Herzen verborgen und üble Eigenschaften und Kleinherzigkeiten und schlechte Gedanken. Allah weiß alles über uns, was wir geheim halten und offenlegen, und trotzdem erbarmt er sich unserer in jeder einzelnen Sekunde. Wie ist die Mutter, wenn sie erfährt, dass ihr Kind heimlich irgendetwas angestellt hat? Ja, in dem ersten Moment kann sie auch nicht Barmherzigkeit sein, und die Mutter ist ein Symbol für Barmherzigkeit auf dieser Erde. Ja, und Allah ist sich unserer, erweist uns immer wieder Barmherzigkeit, obwohl er alles über uns weiß. Tot sind sie, nicht lebendig, und sie merken nicht, wann sie auferweckt werden. Euer Gott ist ein einziger Gott. Diejenigen aber, die nicht an das Jenseits glauben, deren Herzen weisen es ab, und sie verhalten sich hochmütig. Zweifellos weiß Allah, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Gewiss, er liebt nicht die Hochmütigen. Allah möge uns von jedem Körnchen Hochmut reinigen. Und wenn zu ihnen gesagt wird, was hat euer Herr als Offenbarung herabgesandt, sagen sie, es sind Fabeln der Früheren. Das ist also, so äußert sich ihr Hochmut, dass sie die Wahrheit, die Allah herabgesandt hat, als Geschichten, Legenden, als Fabeln der Früheren abtun. Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und auch etwas von den Lasten derjenigen, die sie ohne richtiges Wissen in die Irre führten. Wie böse ist das, was sie an Last auf sich nehmen. Das ist auch nochmal eine ganz große Warnung, andere ohne Wissen in die Irre zu führen, mit falschen Ratschlägen, Halbwahrheiten über die Religion, unvollständige Anweisungen. Ja, das ist, geht ganz schnell, da kann die Nia auch ganz gut sein und Allah möge dann einem verzeihen, aber wenn jemand dadurch trotzdem etwas Falsches lernt, dann ist man wirklich, hat man was Falsches getan, man ist in Gefahr. Wie böse ist das, was sie an Last auf sich nehmen, und diese ja, die durch ihren Hochmut andere nicht nur abhielten, sondern sie wirklich regelrecht abschreckten von der Religion, für diese gilt das dann umso mehr. Ränke schmiedeten bereits diejenigen, die vor ihnen waren. Da ging Allah ihren Bau an den Grundmauern an, so dass das Dach über ihnen auf sie herabfiel. Also ihre gesamte Planung, ihre Ränke, ihre Verschwörungen fielen auf sie selber herab. Die Grube, die sie gruben, fielen sie selber hinein. Und die Strafe kam über sie, von wo sie es nicht merkten. Ja, wo sind denn die großen Zivilisationen, die viel geleistet haben, die sehr fortschrittlich waren, die ihre Umgebung kontrollierten durch Fortschritt, durch Technologie, die einbauten Häuser in die Berge, die anderen bauten große Bauwerke, die bis heute noch bewundert und erforscht werden, die noch Geheimnisse für viele Generationen hinterlassen haben, aber sie selber konnten sich trotzdem auf Erden nicht halten. Hierauf, am Tag der Auferstehung, wird er sie in Schande stürzen und sagen, wo sind meine Teilhaber, deren wegen ihr mir entgegenwirktet? Diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, sagen, Schande kommt heute und Böses über die Ungläubigen. Wer nämlich? Die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zugefügt haben. Sie werden Frieden anbieten. Wir pflegten nichts Böses zu tun. Doch Allah weiß Bescheid über das, was ihr zu tun pflegtet. Ja, wir sehen hier, wie auch die größten, hochmütigen Tyrannen, die Unrecht zu tun pflegten, und zwar in solchem Ausmaß, dass sogar als der Tod sie einholte, sie genau in diesem Zustand waren, nämlich dass sie Unrecht taten, indem sie hochmütig waren, indem sie sich selbst belogen und im Selbsttrug lebten, wie diese Hochmütigen Demut zeigen werden, wenn der Todesengel zu ihnen kommt und sogar mit ihren üblen Taten nichts mehr zu tun haben wollen werden. Sie machen Inkar, sie verleugnen, je etwas Böses getan zu haben. Ja, und im Leben haben sie ja auch sich immer in diesem Selbstdruck befunden, dass sie tun ja Gutes, ist ja gar nicht so schlimm, was sie alles tun. Im Tod werden sie auch so lügen, wobei Hochmut selber schon eine Lüge darstellt. Der Hochmütige, der sich selbst groß wähnt, belügt sich selbst, denn Größe und Höhe gebührt nur Allah. Jeder, der sie für sich selbst beansprucht, belügt sich selber. So betretet die Tore der Hölle, ewig darin zu bleiben. Schlimm ist fürwahr der Aufenthaltsort der Hochmütigen. Allah möge uns bewahren. Zu denjenigen, die gottesfürchtig sind, wird gesagt, das jetzt andererseits, was hat euer Herr herabgesandt? Sie sagen, Gutes. Ja, die haben im Leben schon so gelebt, dass sie wussten, das, was vom Koran und von Allah, von der Sunna kommt, ist Gutes. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier in diesseits Gutes. Ja, du findest Koran gut, du lebst Gutes und für dich gibt es im Jenseits auch Gutes. Aber die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser, wie trefflich ist fürwahr die Wohnstätte der Gottesfürchtigen. Die Gärten Edens, in die sie eingehen, durcheilt von Bächen und in denen, die alles haben, was sie wollen. So vergilt es Allah, den Gottesfürchtigen. Ja, im Paradies wird es für sie geben, was sie wollen, alles dem Geschmack nach. Ja, das ist, soll mir jemand hier in dieser Welt zeigen, dass jemand so lebt. Dass alles, wirklich alles nach seinem Geschmack ist. Ja, im Diesseits gibt's immer ein Limit von allem. Ob es das Haus, der eigene Körper, die Umgebung ist. Ja, das Alter kommt, die Eingrenzungen sind da. Die Grenzen werden gelegt von der Umgebung, von einem selber, von der Zeit. Es ist nicht eigentlich möglich, dass immer alles genauso ist, wie man es haben möchte. Ja, oder es kann auch sein, dass man etwas haben möchte und das passiert, aber dein eigener Wille war eigentlich nicht gut für dich. Und das merkt man dann leider, wenn es zu spät ist. Ja, aber im Paradies wird es genau so sein, was sie wollen, so vergilt es Allah den Gottesfürchtigen, die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind. Sie sagen, Friede sei auf euch, geht in den Paradiesgarten ein für das, was ihr zu tun pflegtet. Subhanallah. Erwarten Sie denn etwas anderes, als dass die Engel zu Ihnen kommen oder dass der Befehl deines Herrn eintrifft? So handelten auch diejenigen, die vor Ihnen waren. Allah fügte Ihnen kein Unrecht zu, sondern Sie selbst fügten sich Unrecht zu. So trafen Sie schließlich die bösen Taten, die Sie begangen hatten, und es umschloss Sie das, worüber Sie sich lustig zu machen pflegten. Deswegen auch nie zu betrübt sein, weil betrübt ist man, aber zu betrübt sein oder sich provozieren lassen von jemandem, der sich lustig macht. Dieserjenige schadet nur sich selbst. Das gilt bei Allah als eine der übelsten Eigenschaften, sich über Religion vor allem. Im Allgemeinen sowieso, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich auch nie über jemanden lustig gemacht. Das gehört einfach nicht zu einem gläubigen, charakterstarken Menschen, dass er sich über andere erhöht. Das ist auch ein Zeichen von Hochmut, andere gering zu schätzen, andere gering zu achten, bis dass man sogar sich über sie belustigt. Geschweige denn über die Wahrheit, über die Religion, Propheten, über die Warnung Allahs, sich zu belustigen, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches. Und das zeigt einfach eine niedere Gesinnung und sie werden von dem umschlossen werden, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Ja, und nochmal diese, die Engel abberufen, während sie gute Menschen gewesen sind. Im Arabischen steht auch Tayyibin. Tayyib ist guter Mensch und auch reinlicher Mensch. Ja, also die Seele des Gläubigen ist reinlich in den Gedanken, in den Worten, in den Taten. Und auch der Körper des Gläubigen ist ein reinlicher Körper. Wir beten fünfmal, von einem Gebet zum nächsten. Ja, also wie verunreinigen kann man die Seele und den Körper denn zwischen den Gebeten? Und die Engel werden ja dann entweder zur Gebetszeit kommen, der Todesengel, oder zwischen zwei Gebetszeiten. Und die Seele des Gläubigen wird also tayyibin, gut, rein, reinlich sein. Diejenigen, die Allah etwas beigesellen, sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir nichts anstatt seiner gedient, weder wir noch unsere Väter. Und wir selbst hätten anstatt seiner nichts verboten. Also wenn Allah doch gewollt hat, warum hat er das zugelassen, dass wir all das Falsches gemacht haben? So handelten auch diejenigen, die vor ihnen waren. Obliegt denn den Gesandten etwas anderes als die deutliche Übermittlung der Botschaft? Also seid ihr so etwas, gut, das wäre jetzt zu salopp zu sagen, ja, aber was erwartet ihr, dass der Gesandte euch etwa zwingt, vom Bösen und Schlechtem abzulassen? Er hat euch die Botschaft überbracht, eure Aufgabe wäre gewesen, dieser Botschaft zu folgen. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Dient Allah und meidet die falschen Götter. Unter ihnen gibt es manche, die Allah recht geleitet hat. Und unter ihnen gibt es manche, an denen sich das Irregehen bewahrheitet hat. So reist auf der Erde umher und schaut, wie das Ende der Leugner war. Ja, und ob wenn wir jetzt selber nicht umherreisen können, dann ist es gut, dass wir uns auch historisches Wissen aneignen über die vergangenen Völker. Und zwar ein solches Wissen, von dem wir dann auch die Lehre, die richtige Lehre ziehen, das, was die Früheren getan haben an Verbrechen und Üblem, dass wir das nicht wiederholen. Selbst wenn du noch so danach trachtest, sie recht zu leiten, so leitet Allah nicht recht, wenn er nun einmal in die Irre gehen lässt, und sie werden keine Helfer haben. Und sie schwören bei Allah ihren kräftigsten Eid, Allah werde denjenigen nicht auferwecken, der stirbt. Doch das ist ein für ihn bindendes Versprechen in Wahrheit. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Also Allah wird sie gewiss auferwecken. Die meisten Menschen wissen dies aber nicht. Damit er ihnen das klar macht, worüber sie uneinig sind. Und damit diejenigen, die ungläubig sind, wissen, dass sie Lügner waren. Also Allah wird sie auferwecken, unter anderem deswegen, damit sie wissen, dass sie Lügner waren. Damit sie dann erkennen, wenn es soweit ist, der Tag der Auferstehung etabliert wird, dass sie dann erkennen, dass das, was sie sagten, eine Lüge war. Ja, und dann der andere Sinn, der hier erwähnt wird auch, damit er ihnen klar macht, worüber sie uneinig sind. Ja, an jenem Tage werden alle Uneinigkeiten geklärt werden. Unser Wort zu etwas, wenn wir es wollen, ist, dazu nur zu sagen, sei. Und so ist es. Kun, Fayakun. Und diejenigen, die um Allahs Willen ausgewandert sind, nachdem ihnen Unrecht zugefügt wurde, denen werden wir ganz gewiss im Diesseits Gutes zuweisen, aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich noch größer, wenn sie es nur wüssten. Sie, die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen. Allah möge uns Standhaftigkeit und wahres Gottvertrauen geben, dass wir zu denen gehören, die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir Offenbarungen eingegeben haben. Also Männer im Gegensatz, keine Engel und auch keine Frauen. Nur Männer gesandt, die Propheten waren. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr etwas nicht wisst. Mit den Leuten der Ermahnung, Ahl al-Dhikri, sind hier die Ulama der Ahl al-Kitab, die Gelehrten der Leute der Schrift gemeint. Aber im Allgemeinen sind auch alle wissenden Menschen damit gemeint, die Gelehrten. Wenn ihr etwas nicht wisst, fragt die, die es wissen. Wir haben sie gesandt mit den klaren Beweisen und den Büchern der Weisheit. Und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist und auf das sie nachdenken mögen. Hier ist also nochmal so eine primäre Aufgabe des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt. Warum? Damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist. Also die Offenbarung ist da, die steht für sich selbst. Und deine Aufgabe des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, du ihnen nochmal klar machst, was da offenbart worden ist. Die Taten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Erläuterungen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, sind eine Erklärung, eine praktische Umsetzung des Koran. Durch seine Taten erklärte er, was im Koran offenbart worden ist. Zum Beispiel Gebet. Im Koran steht, betet. Jetzt, wenn einer von uns jetzt rausfinden will, mit Wörterbuch, mit den Ayat, die offenbart worden sind, wie man das jetzt genau macht, wann man das jetzt genau macht, welche Art und Weise, welche Bedingungen einzuhalten sind, die das Gebet betreffen, dann, wenn das so wäre, dass Allah uns das selber überlassen hätten, dann würden wir in keiner Moschee zwei, drei, vier Leute finden, die auf die gleiche Art und Weise beten. Allah hat uns vor dieser Uneinigkeit, vor diesem Folgen der eigenen Neigung bewahrt und uns den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, geschickt und somit uns eine der größten Gnaden erwiesen. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Wahrlich, Allah hat den Gläubigen eine Gnade erwiesen. Und man ist eine große Gnade. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Als er unter ihnen einen Gesandten aus ihrer eigenen Mitte erweckte. Was tat dieser Gesandte? يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Er verließ ihnen seine, Allahs Verse, und reinigt sie, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, und er lehrt sie das Buch und die Weisheit. Er lehrt sie das Buch und die Weisheit, nämlich wie man das Buch umsetzt. Ja, deswegen ist es auch wichtig, nicht immer nur ein paar Ausschnitte aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kennen und damit dann vielleicht aus Unwissenheit Dinge überzubewerten oder auch unterzubewerten und das Gleichgewicht einfach zu verlieren. Es ist wichtig, Menschen auch zu fragen, die das ganze Bild oder wenigstens einen Großteil des Bildes kennen, damit man nicht sich auf einzelne Dinge verfestigt. Ja, das ist ein langes Thema. Ja, hier möge nur so viel uns genügen, dass die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ganzheitlich ist, eine Erklärung für den Koran im Ganzen. Und das eine oder das andere ist nicht, beides muss da sein, damit du ihnen klar machst. Warum? Weil sonst die Klarheit fehlt. Ja, und diese Ta'lim, diese Lehre, Unterweisung des Gesandten war eher durch Taten als durch Rede. Er hat vorgemacht, wie man betet, er hat vorgemacht, wie man Wudu macht. Ja, und wie man den Koran also jetzt lebt, wie man ihn umsetzt, wie soll er im Alltag eingeleibt werden. Ja, ohne das, ohne praktisches Vorbild würde das nicht gehen. Ja, keine Wissenschaft funktioniert auch ohne Tests, Experimente, ohne praktische Studien. Ja, und das ist genauso in der Religion nicht anders. Glauben denn diejenigen, die böse Ränke schmieden, sicher davor zu sein, dass Allah mit ihnen die Erde versinken lässt oder dass die Strafe über sie kommt, von wo sie es nicht merken? Nein, wir fühlen uns nicht sicher. Warum verändert sich dann unser Verhalten nicht? Oder dass er sie in ihren Umherziehen ergreift, ohne dass sie sich ihm entziehen können. Oder dass er sie in Verängstigung ergreift. Euer Herr ist wahrlich gnädig und barmherzig. Haben Sie nicht auf all die Dinge gesehen, die Allah erschaffen hat, wie sich ihre Schatten nach rechts und links wenden, indem sie sich demütigend vor Allah niederwerfen? Allah macht uns klar, dass auch der Schatten sich in gottesdienstlicher Handlung Allah gegenüber befindet. Er macht Sajda, wenn er sich auf die Erde legt. Vor Allah wirft sich alles nieder, was in den Himmeln und was auf der Erde an Tieren ist, und auch die Engel, und sie verhalten sich nicht hochmütig. Das heißt, die Mehrheit der Schöpfung ist Allah gegenüber demütig. Nur von den Menschen gibt es einige, die sich Allah gegenüber hochmütig verhalten. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Ja, damit ist die Engel sind damit gemeint. Ja, und auch die Tiere, die kennen keinen Ungehorsam. Allah hat gesagt, nehmt euch nicht zwei Götter. Er ist nur ein einziger Gott. Vor mir allein sollt ihr Ehrfurcht haben. Ja, an einer anderen Stelle in Surat al-Anbiya heißt es, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا, dass wenn es in den beiden Himmel und Erden andere Götter außer Allah gäbe, dann wahrlich würden beide Himmel und Erde in Unordnung und Chaos geraten. Ja, und das ist eine Tatsache. Allah hat alles erschaffen und er ist der alleinige Herrscher, so dient auch nur ihm. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und sein ist immerwährend die Religion. Wollt ihr denn einen anderen als Allah fürchten? Was ihr an Gunst erfahrt, ist von Allah. Wenn euch hierauf ein Unheil widerfährt, so fleht ihr ihn laut um Hilfe an. Doch wenn er hierauf das Unheil von euch hinweggenommen hat, ist da gleich eine Gruppe von euch dabei, ihren Herrn andere beizugesellen. Also in der Not kehren sie alle zurück zu Allah, bitten ihn allein. Ja, wenn lebensbedrohliche Umstände entstehen, haben wir in Surat Yunus schon besprochen. Ja, und sobald diese Situation wieder weg ist, vergisst man ganz schnell, das ist ein großes Ausmaß auch an Undankbarkeit, und ist direkt wieder dabei, Allah etwas beizugesellen. Um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gaben, so genießt nur, ihr werdet es noch erfahren. Und sie bestimmen für das, was sie nicht kennen, einen Anteil von dem, womit wir sie versorgt haben. Also für die Götzen spenden sie und geben sie aus, wo sie es nicht kennen. Die Götzen, die haben keine Basis, kein Wahrheitsgehalt. Bei Allah, ihr werdet ganz gewiss danach befragt werden, was ihr zu ersinnen pflegtet. Und sie bestimmen für Allah die Töchter, Preis sei ihm, und für sich selbst, was sie begehren. Also bei den Arabern war es etwas Besseres, Söhne zu haben. In den meisten alten in Völkern der alten Zeit war es etwas Besseres. Das waren auch kampforientierte Gemeinschaften, in denen Söhne einfach eine andere Stärke darstellten. Und bei den Arabern galt das Bekommen einer Tochter, nicht in allen Familien, in den hohen Familien war das nicht so, aber im allgemeinen Volk war das so, das war etwas, worum man sich schämen musste. Und wir wissen alle diese Tradition auch bei den Arabern, dass man Mädchen lebendig auch begrub. Ja, ein großes Übel, eine Ungerechtigkeit, eine Unmenschlichkeit. Sie bestimmen für Allah die Töchter. Das war dieser Glaube der Araber der Jahiliya, der vorislamischen Zeit, ihr Polytheismus auch, dass sie die Engel als Töchter Allahs bezeichneten und mit ihnen Schirk machten. Und für sich selbst, was sie begehren, und sie selber aber haben Söhne lieber gehabt. Also Allah spricht hier deren Verstand an. Was ist das für ein Glaube von euch? Ihr sprecht Allah zu, was ihr selber nicht mögt, und für euch selber sprecht ihr euch die Söhne zu. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Wie böse ist, was sie urteilen. Also Allah beschreibt hier deren Kälte und deren Härte und deren Grausamkeit, mit der sie selber mit Töchtern umgingen, und deren Mangel an Logik und Verstand, dass sie dasselbe dann, was sie selber als Unheil empfinden, Allah zusprechen, wie böse ist, was sie urteilen. Diejenigen, die an das Jenseits nicht glauben, haben die Eigenschaft des Bösen. Allah aber hat die höchste Eigenschaft und er ist der Allmächtige und Allweise. Ja, und Eigenschaft kann ja auch mit Gleichnis übersetzt werden. Für Allah sind die höchsten Gleichnisse, Mathalul A'la, die höchsten Beispiele, Gleichnisse. Das kann alles damit gemeint sein. Wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde er auf ihr, auf der Erde, kein Tier übrig lassen. Wenn Allah uns wirklich fassen würde für das, was wir tun an Sündhaftigkeiten, und jeder von uns ist auf einer bestimmten Ebene, der eine mehr, der andere weniger, in Sündhaftigkeit verstrickt. Wenn Allah uns dafür belangen würde, würde er auf der Erde kein Tier übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück, und wenn dann ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch vorverlegen. Und sie geben Allah, was ihnen selbst zuwider ist, und ihre Zungen behaupten die Lüge, dass für sie nur das Beste ist. Ja, sie behaupten lügnerisch, dass für sie das Paradies schon sei, wenn es das überhaupt gibt. Zweifellos ist für sie das Höllenfeuer und dass sie vernachlässigt werden. Mit dem vernachlässigt ist gemeint, dass sie der Vergessenheit überlassen werden. Sie werden einfach ins Höllenfeuer geworfen, so wie man Abfall wegwirft und vergisst, sie haben keinen Wert, weil sie nichts Wertvolles gemacht haben. Bei Allah, wir haben bereits Propheten zu Gemeinschaften vor dir gesandt. Da schmückte ihnen der Satan ihre Taten aus. So ist er heute ihr Schutzherr und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und wir haben auf dich das Buch nur hinabgesandt, damit du ihnen das klar machst, worüber sie uneinig gewesen sind. Und als Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Und Allah lässt vom Himmel Wasser herabkommen und macht dann damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Ja, und darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die hören. Welches Zeichen nämlich, dass so wie tote Erde wieder belebt werden kann und Früchte produziert, genauso wird am Tag der Auferstehung auch die Menschen wieder auferweckt werden und lebendig gemacht werden. Gewiss, auch im Vieh habt ihr wahrlich eine Lehre. Wir geben euch von dem, was in ihren Leibern zwischen Kot und Blut ist, zu trinken. Reine Milch, angenehm für diejenigen, die sie trinken. Ja, also die Kuh jetzt zum Beispiel, es gibt auch Ziegenmilch, aber jetzt im Vieh allgemeinen, nimmt Gras zu sich und aus diesem Gras wird ja normalerweise dann Abfall oder halt Blut und der Körper wird davon aufgebaut. Aber Allah hat das hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschaffen, dass zwischen all diesem auch noch die Milch hergestellt wird. Ja, wie eine kleine, perfekte Fabrik und die ist auch noch nicht nur rein, also ohne Anteil von Blut oder von dem Abfall, der auch entsteht, sondern eine reine, weiße Milch, die nicht nur rein ist, sondern auch noch angenehm zu trinken. Und wir wissen auch, dass sie auch in Maßen natürlich genossen, man kann mit allem übertreiben, aber dass sie auch nicht nur angenehm zu trinken ist, sondern auch noch gesund für den ist, der sie trinkt. Und wir geben euch von den Früchten der Palmen und der Rebstöcke zu trinken, woraus ihr euch Rauschgetränk und eine schöne Versorgung nehmt. Also wir haben es für euch schön und nützlich erschaffen, aber ihr macht daraus Rauschgetränk. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die begreifen. Und dein Herr hat der Biene eingegeben. Nimm dir in den Bergen Häuser, in den Bäumen und in dem, was sie an Spalieren errichten, also an Bienenstöcken und andere Bauten. Hierauf iss von allen Früchten, ziehe auf den Wegen deines Herrn dahin, die dir geebnet sind. Aus ihren Leibern kommt ein Getränk von unterschiedlichen Farben, in dem Heilung für die Menschen ist. Der Honig ist hier angesprochen. Darin ist wahrlich ein Zeichen für Leute, die nachdenken. Subhanallah. Ja, in allem, was Allah bis jetzt erwähnt hat, kann man eigentlich schon Bücher schreiben. Das Vieh, die Tatsache, dass es Wärme gibt, die Milch, die Sterne am Himmel. Wir haben so viele Gnaden jetzt von Allah betrachtet beim Lesen. Jetzt hier die Tatsache, die Biene und der Bienenstock. Wenn man das ganz kurz jetzt nur betrachtet, dann tut die Biene das, was normalerweise eine ganze Fabrik versucht zu tun, aber trotzdem keine Fabrik dieser Welt je in der Lage dazu sein wird, etwas herzustellen, was wie der Honig ist. Der Bienenstock tut die Arbeit einer ganzen, nicht nur Fabrik, weil die Fabrik, die produziert ja meistens nur, aber die Verwaltungsarbeit wird dann im Büro gemacht. Ja, also sogar das wird ja vom Bienenstock verwaltet. Hier kann jemand zum Beispiel alleine etwas führen, dann die Arbeit verrichten, das noch verwalten, dann produzieren, das verpacken und das dann weitergeben. Ja, also das alles passiert auf die vollkommenste Art in diesem kleinen Bienenstock, in dieser Gemeinschaft der Bienen. Sie bauen den Bau selbst, das Bienennest oder den Bienenstock. Sie holen den Nektar und selbst darüber könnte man schon jetzt lange reden, wie, auf welche wunderbare Art und Weise die Bienen den Weg finden, die Pollen und den Nektar einsammeln. Subhanallah, den Nektar einsammeln und die Pollen dabei verbreiten. Den Nektar wird eingeholt, in den Bienenstock zurückgebracht, dann wird die Feuchtigkeit aus dem Nektar durch bestimmte Prozeduren, die verfliegt, übrig bleibt dann diese süße Flüssigkeit, die wird von den Bienen dann geschluckt und in den Bienen gibt es eine solche Kraft, die daraus dann aus dieser Flüssigkeit Honig macht. Den geben diese Bienen dann wieder frei, wird dann in einzelne Waben gelegt und diese werden dann noch versiegelt, damit alles schön reinlich ist. Und das ist das, was Allah dann für uns säuberlich verpackt, rein, gesund. Ja, wer sich noch gern informieren möchte, wie viel Krankheiten von Honig geheilt werden können. Das ist manchmal wirklich nicht zu fassen, was Allah da alles an Segen in ein einzelnes Mittel oder eine einzelne Nahrungsmittel gelegt hat. Ja, und das machen die alles, die Bienen, mit einem kleinen Summen, das auch noch angenehm zu hören ist, wenn man jetzt nicht Angst hat, gestochen zu werden. Aber was an sich angenehm zu hören ist, stört nicht. Ja, wer in der Nähe von einer Fabrik wohnt, der weiß, wie schrecklich es ist, diesen Rauch und diesen Lärm und diese Verschmutzung erleben zu müssen. Keiner möchte dort wohnen. Ja, aber diese Bienenstöcke, die sind nicht nur auch noch schön, sie sind auch leise. Die arbeiten zusammen, friedlich, es gibt keine Uneinigkeiten. Ja, und diesen kleinen Arbeiter, die überall hinfliegen, jeder tut, was er als Bestes kann. Ja, wenn eine pharmazeutische Fabrik etwas herstellt, dann kann sie auch nicht garantieren, ob diese Produkte wirklich auch Heilung bringen werden. Aber Allah verspricht uns hier, dass das, was die Bienen herstellen, der Honig, dass der auf jeden Fall Heilung bringt. Ja, der Honig bringt Heilung. Das ist alles große Zeichen von Allah. Wenn wir nach all dem immer noch nicht Dankbarkeit empfinden, dann müssen wir wirklich Allah bitten, dass er unsere Herzen weich macht und uns Dankbarkeit eingibt, denn dann stimmt was mit unseren Herzen nicht.